في التلفزيون وإذا بالتلفزيون ينقل حدث ضخم. Ein Video auf YouTube. Osama bin Laden sitzt im Kreise seiner Vertrauten, Männer mit langen Bärten und Turbanen auf dem Kopf. Sie hocken auf Matratzen, die Wände, an die sie sich anlehnen, sind kahl und weiß. Die Männer reden über die Anschläge vom 11. September. Sie freuen sich, dass die Twin Towers eingestürzt sind und preisen den Anführer des Terrorkommandos, den Ägypter Mohammed Atta, als großen Helden. Das Video stammt vom 9. November 2001. Es ist noch heute bei YouTube einsehbar. Es zeigt den Stolz und die Hybris Osama bin Ladens, der mit den Anschlägen vom 11. September die letzte verbliebene Supermacht, die Vereinigten Staaten von Amerika, herausforderte. New York, kurz nach dem Einsturz des zweiten Towers. Passanten hetzen durch die Straßen. Sie sind entsetzt von dem, was sie gerade gesehen haben. Manche weinen. 10 Jahre ist das jetzt her. Es hat den Gang der Weltgeschichte maßgeblich beeinflusst. Die Anschläge führten zu 2 Kriegen, die bis heute nicht beendet sind, und die zahllose Terroranschläge mit Tausenden von Toten, hauptsächlich Muslime, nach sich zogen. Die Organisation, die hinter den Anschlägen stand, war damals nur Terrorspezialisten ein Begriff. Bis heute herrscht Unklarheit darüber, wann Al-Qaida eigentlich entstanden ist. Yassin Musharbash, Al-Qaida-Fachmann bei Spiegel Online und Buchautor, erklärt warum. Es gibt widersprüchliche Berichte auch von Leuten, die sagen, dass sie dabei waren und bei denen das auch glaubwürdig ist, dass sie an irgendeinem Punkt dabei waren. Aber diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man sich vorher entscheidet, als was man Al-Qaida eigentlich versteht. Meint man damit die Organisation, die sich selbst eine internationalistische terroristische Agenda gegeben hat, dann würde man den Zeitpunkt wesentlich später ansetzen, möglicherweise sogar erst 1998. Oder findet man, dass der Anfang Al-Qaidas eigentlich in dem ersten halbformellen Zusammenschluss arabischer Afghanistan-Veteranen um Osama bin Laden herum stattgefunden hat, das wäre dann fast 10 Jahre früher. Klar ist allerdings, wer sich Al-Qaida anschloss und warum. Der Ursprung und die Wurzeln Al-Qaidas liegen in den Gruppen arabischer Kämpfer, freiwilliger Kämpfer, die sich dem Kampf gegen die Sowjets in Afghanistan angeschlossen hatten. Und die meisten waren entweder Saudi-Araber oder Jemeniten auf der einen Seite, Ägypter auf der anderen Seite. Und interessanterweise haben die sich nicht den afghanischen Kontingenten angeschlossen in der Mehrzahl, sondern als eigenständige arabische Verbände gekämpft. Das heißt, die waren immer für sich und hatten dann zum Beispiel auch ihre eigenen Ausbildungslager. Und damit war im Grunde schon so eine Struktur vorhanden. Diese Struktur blieb auch bestehen, nachdem die Sowjetunion den Krieg in Afghanistan verloren hatte. Als die Sowjets Afghanistan verlassen hatten, stand die Frage im Raum, was machen wir jetzt? Die meisten sind zurückgegangen in ihre Heimatländer, aber einige sind auf den Gedanken gekommen, dass der militante Dschihad in ihrem Verständnis noch nicht beendet ist und weitergeführt werden muss und dass Afghanistan eigentlich eine gute Basis sein könnte. Und aus dieser Gemengelage heraus, da war ja im Grunde der Nukleus einer Organisation, das war ja zum Greifen sozusagen da. Das musste nur noch jemand zusammenführen. Und da eben hat Osama bin Laden tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt. Einige andere Figuren sind da auch wichtig, Ayman al-Zawahiri natürlich und als theoretischer Vordenker Abdallah Azzam. Aber um dieses teuflische Dreigestirn herum, wenn man es mal so nennen kann, da lässt sich der Kern, aus dem sich das später entwickelt hat, verorten. Abdallah Azzam war ein Palästinenser, der in Afghanistan kämpfte und als erster die These vertrat, dass der globale Dschihad wichtiger sei als der Umsturz der Regime in den Heimatländern. Ayman al-Zawahiri, ein Ägypter, gehörte ebenso zu den Vordenkern von Al-Qaida. Er versuchte zunächst mit Gewalt das Regime von Hosni Mubarak zu stürzen, scheiterte aber und ging nach Afghanistan, um sich Al-Qaida anzuschließen. Der eigentliche Spiritus Rector von Al-Qaida aber war Osama bin Laden. Er wuchs in einem reichen Elternhaus in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah auf. Sein Vater, der aus dem Jemen stammte, machte viel Geld in der Baubranche und hatte zahlreiche Frauen. Osama bin Laden soll schon früh tiefgläubig gewesen sein. Er war geprägt von dem konservativen Wahhabismus, der in Saudi-Arabien Staatsreligion ist. In den 80er Jahren ging er nach Afghanistan, um den Mujahedin dabei zu helfen, die gottlosen Kommunisten zu bekämpfen. Das war für ihn eine religiöse Pflicht. Später wandte er sich gegen das saudische Königshaus. Auslöser war der zweite Golfkrieg 1991, als die Saudis amerikanische Truppen in ihr Land holten, um von hier aus Saddam Hussein aus Kuwait zu vertreiben. Osama bin Laden sah das als Verrat am Islam an, denn seiner Meinung nach durfte kein nichtmuslimischer Soldat den heiligen Boden der arabischen Halbinsel betreten. Das Bestreben, die USA aus Saudi-Arabien und dem Rest der islamischen Welt zu vertreiben, ließ ihn schließlich zum Terroristen werden. Die Art und Weise, wie sich Osama bin Laden inszenierte, hatte etwas Besonderes, so der Islamismusforscher Stefan Rosini vom Institut für Nahoststudien in Hamburg. Osama bin Laden versucht in seinem Leben, im Grunde genommen das Leben Mohammeds nachzuspielen. Das heißt, er sieht sich selbst auch als Vertriebener Mekkas, Saudi-Arabiens. Er zog nach Afghanistan, um dort neue Gefährten zu sammeln und wollte eines Tages eben Mekka wieder befreien. Im Grunde genommen ist er so eine Verbindung aus Islamist und Nationalist. Viele seiner Verlautbarungen haben sehr nationalistische Töne. Es ging ihm im Wesentlichen um eine Befreiung Saudi-Arabiens von den amerikanischen Truppen. Die Ideologie von Al-Qaida fußt auf zwei Maximen. Zum einen geht es darum, die islamische Welt wieder zu altem Ruhm zu erwecken. Der Islam soll über die Welt herrschen. Der erste Schritt dahin besteht darin, die Amerikaner aus der islamischen Welt zu vertreiben. Zum zweiten, so die Überzeugung der Dschihadisten, kann das nur mit Gewalt passieren, eben durch den kämpferischen Dschihad. Der Islam, den Al-Qaida verwirklichen will, geht auf das 7. Jahrhundert zurück, in die Zeit des Propheten Mohammed. Das war ihrer Meinung nach das goldene islamische Zeitalter der Umma, der Gemeinschaft, die nun wiederholt werden soll. Dieser Rückgriff auf die frühislamische Geschichte, als die Muslime siegreich ihre Kriege beendeten, übte eine große Wirkung auf die Anhänger Osama bin Ladens aus. Zum ersten Mal trat Al-Qaida am 7. August 1998 auf der Bühne des Terrorismus auf. In einem Doppelanschlag auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam töteten sie fast 300 Menschen. Die meisten von ihnen Einheimische. 12 Amerikaner starben. Der Doppelanschlag in Tansania und Kenia war für Al-Qaida selbst ganz wichtig, denn das war der erste Anschlag, der mehrere Muster eigentlich in sich vereint hat, die wir später immer wieder gesehen haben, nämlich das Angreifen von amerikanischen oder westlichen Zielen auf nicht westlichem Boden und parallele große Angriffe. Der 11. September unterscheidet sich dadurch natürlich insofern, als es ein Anschlag auf amerikanischem Gebiet war. Aber das hat den Triumph ja in dem Fall nur verstärkt. Aber diese Taktik, die Amerikaner auch außerhalb der USA zu treffen, die ist ja bis heute bei Al-Qaida extrem weit verbreitet. Das ist ja ein ganz wichtiges Anschlagsziel immer gewesen, die Amerikaner da zu treffen, wo sie eben sind. Und so hat Al-Qaida das ja auch ausdrücklich formuliert in ihrer Kriegserklärung, in diesem berühmten Dokument von 1998, wo Al-Qaida erklärt hat, es sei die Pflicht eines jeden Muslims, die Amerikaner und ihre Verbündeten an jedem Ort der Welt anzugreifen. Und sozusagen die erste große manifeste Umsetzung dieses Gedankens waren die Doppelanschläge von Nairobi und Dar es Salaam. Deshalb kommt ihnen als Gründungsanschlag dieser internationalistischen, dschihadistischen Agenda, kommt dem eine ganz besondere Bedeutung zu. Richtig ins Rampenlicht rückte Al-Qaida also erst mit den Anschlägen vom 11. September, bei denen fast 3000 Menschen starben. Seitdem gilt Al-Qaida als die gefährlichste Terrororganisation der Welt. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. George W. Bush in seiner ersten Rede nach dem 11. September. Er verspricht den Amerikanern, man werde diejenigen bestrafen, die dieses Verbrechen verübt hätten. Man werde keinen Unterschied machen zwischen ihnen und denjenigen, die ihnen Unterschlupf gewährt hätten. Damit waren die Taliban in Afghanistan gemeint, die Al-Qaida auf ihrem Territorium als Gäste beherbergten. Im Oktober 2001 marschierten amerikanische Truppen in Afghanistan ein, um die physische Basis von Al-Qaida zu zerstören. Seitdem ist Al-Qaida nicht mehr die hierarchische Organisation, die sie vorher war. Die Führung um Osama bin Laden zog sich nach Pakistan zurück und lenkte von hier aus mehr schlecht als recht den weiteren Kampf gegen die USA und ihre Verbündeten. Viele der unteren Kader kehrten in ihre Heimatländer zurück und gründeten dort neue Al-Qaida-Ableger. Viele Aktivitäten von Al-Qaida, vor allen Dingen die Terrorausbildung, verlagerten sich nach dem Verlust der physischen Basis ins Internet. Auch als Propagandainstrument gewann das Internet immer mehr an Bedeutung. Die Bilder westlicher Soldaten, die gegen Muslime in Afghanistan kämpften, radikalisierten auch viele Muslime in der europäischen Diaspora. Noch wichtiger in dieser Hinsicht war jedoch der Irakkrieg. Er war wie ein Geschenk für Al-Qaida, eine Schlacht, um neue Rekruten zu gewinnen. Ein Mörserangriff auf amerikanische Truppen im Irak, gefilmt von der US Army. Panische Stimmen der Soldaten sind zu hören. Sie blasen zum Rückzug. Im März 2003 hatten amerikanische Truppen den irakischen Diktator Saddam Hussein gestürzt, mit der Begründung, er verstecke Massenvernichtungswaffen und sei damit eine Gefahr für die amerikanische Sicherheit. Zunächst schien alles nach Plan zu laufen. Eine pro-amerikanische Übergangsregierung wurde eingesetzt. Doch dann entdeckte Al-Qaida den Irak für sich. Die Dschihadisten sahen die Chance gekommen, den USA die gleiche Lehre zu erteilen, die sie den Sowjets in Afghanistan erteilt hatten, so der Leiter des Instituts für Nahoststudien in Hamburg und Irak-Spezialist Henna Fürtig. Fakt ist, dass von ihrer ganzen Programmatik her das Ziel darin bestand, Afghanistan in Irak zu wiederholen. Es gibt ja auch aus Pamphleten, aus Dokumenten, aus Internetauftritten, unmittelbar nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen Hinweise darauf, dass die Al-Qaida-Führung tatsächlich den Plan hatte, aus der von ihnen so interpretierten Niederlage der Sowjetunion in Afghanistan eine geschichtliche Lehre zu ziehen, die etwa darauf hinauslief zu sagen, wir haben den Kommunismus an einem geografischen Ort geschlagen, nämlich in Afghanistan. Wir müssen Irak zum Schlachtfeld der Entscheidungsschlacht mit dem Westen machen. Wir werden also aus diesen Erfahrungen lehrend den amerikanischen Truppen und ihren Verbündeten die entscheidende Niederlage in Irak bereiten. Das war so 2003, 2004, 2005 sehr, sehr deutlich aus den Publikationen der Al-Qaida, vor allen Dingen über die Webseiten abzulesen. In dieser Zeit vermochte Al-Qaida auch, den Irakkrieg propagandistisch auszuschlachten und neue Rekruten zu gewinnen. Viele Dschihadisten aus den arabischen Nachbarländern kamen in den Irak, um dort gegen die Amerikaner zu kämpfen. Eine Zeit lang schien es tatsächlich so, dass Al-Qaida die Oberhand behalten könnte. Sie fand viele Sympathien bei der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung, die sich als Verlierer in dem neuen Irak empfand. Doch dann zerbrach diese Koalition. Es gibt eine ganze Vielzahl von Gründen. Ich glaube, der hauptsächliche Grund ist, dass sie es nicht verstanden haben, tatsächlich genügend Verbündete in der irakischen Bevölkerung selbst zu finden. Das Scheitern im Irak versetzte Al-Qaida einen schweren Schlag. Wieder verlor die Organisation ein Territorium, auf dem sie sich frei bewegen konnte. Aber auch die anderen Antiterrormaßnahmen der westlichen Verbündeten bereiteten Al-Qaida große Probleme. Viele ihrer Führungskader wurden durch amerikanische Drohnen in Pakistan getötet. Die noch Lebenden sind auf der Flucht. Doch auch ideologisch ist Al-Qaida in Bedrängnis geraten. Wiederum spielte der Irakkrieg hier eine entscheidende Rolle. Das Hauptproblem, das Al-Qaida hat, was die Sympathiewerte angeht, ist in der Tat, dass Al-Qaida viel zu viele Zivilisten und vor allem auch muslimische Zivilisten tötet, als dass man damit einen größeren Teil der Muslime auf der Welt in irgendeiner Weise für sich gewinnen könnte. Es gibt eine solide gemachte Auswertung vom CTC in den USA, ein wichtiger Think Tank, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Auch wenn er regierungsnah ist, ist es trotzdem eine solide Auswertung. Und der zufolge hat Al-Qaida im untersuchten Zeitraum 8,5 Mal mehr Muslime getötet als Nicht-Muslime. Und das ist eine gigantische Zahl und das ist, glaube ich, vor allem überraschend für uns im Westen. Aber wenn sie Iraker sind und alle 3 Tage eine schiitische Moschee in die Luft fliegt, dann ist das wesentlich näher und wesentlich intuitiver zu verstehen, dass das wirklich einfach Terroristen sind, die relativ wahllos Menschen töten. Oder sagen wir mal so, die nur innerhalb von ihrem Weltbild zielgerichtet Menschen töten, nämlich im beschriebenen Fall zum Beispiel Schiiten. Aber welcher Muslim, ganz normale Feld-, Wald- und Wiesen-Muslim irgendwo auf der Welt findet das akzeptabel, nur weil er Sunnit ist, Schiiten in die Luft zu sprengen? Das ist nicht vermittelbar. Trotzdem ist Al-Qaida noch nicht am Ende. Auch im Irak ist die Organisation weiter aktiv, wenn auch in verminderter Form. Wichtiger als der Irak, ja sogar wichtiger als Afghanistan oder Pakistan, ist jedoch der Jemen für Al-Qaida geworden. Hier hat sich ein Ableger gebildet, der äußerst gefährlich ist. Yassin Mushabash von Spiegel Online erklärt warum. Meine Einschätzung ist, dass die Al-Qaida-Filiale im Jemen beispielsweise wirklich schlagkräftig ist. Die haben das mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie über mindestens einen wirklich sehr guten, sehr gefährlichen, sehr innovativen Bombenbauer verfügen, das erklärte Ziel haben, einen Großanschlag gegen westliche Ziele durchzuführen. Die werden das weiter versuchen, davon bin ich überzeugt. Und außerdem hat Al-Qaida im Jemen heute mehr Bewegungsspielraum als noch vor einem Jahr wegen der chaotischen Situation im Land. Das heißt, im Moment würde ich vermuten, wenn wir einen größeren Terroranschlag gegen ein prestigeträchtiges Ziel sehen werden in den nächsten ein oder zwei Jahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem Jemen gesteuert wird, meiner Ansicht nach höher, als dass er von der Al-Qaida-Zentrale in Pakistan oder Afghanistan gesteuert sein würde. Am 1. Mai tötete ein Sonderkommando der Navy SEALs den Führer und Spiritus Rector von Al-Qaida, Osama bin Laden. Wie sieht die Zukunft der Organisation jetzt aus? Sein Nachfolger ist der Ägypter Ayman al-Sawahiri. Er ist Arzt und saß viele Jahre in ägyptischen Gefängnissen. Ihm wurde vorgeworfen, er habe 1981 bei der Ermordung des damaligen Präsidenten Anwar al-Sadat eine Rolle gespielt. Al-Sawahiri wurde nach eigenen Angaben im Gefängnis gefoltert, was seinen Hass auf das Regime noch verstärkte. Bis in die 90er Jahre versuchte seine Organisation, der Islamische Dschihad, vergeblich Hosni Mubarak mit Waffengewalt zu stürzen. Dann ging er nach Afghanistan und schloss sich Osama bin Laden an. Ob er es jetzt schaffen wird, die Organisation zusammenzuhalten, ist noch unklar. Unklar ist auch, ob Al-Qaida über den Jemen hinaus weitere Standorte finden wird, die es der Organisation ermöglichen werden, Anschläge zu planen und auszuführen. Auch der arabische Frühling bringe die Dschihadisten in Schwierigkeiten, so Yassin Mushabash. Die arabischen Revolutionen und Aufstände, die wir im Moment erleben seit einem halben Jahr, sind für Al-Qaida ein Riesenproblem, das ist klar. Weil Al-Qaida immer gesagt hat, wir sind die, die Aufstände anzetteln werden, das aber nie geschafft hat. Die, die es geschafft haben, sind Leute, die keine religiöse Agenda hatten und mit Al-Qaida nichts zu schaffen haben und auch nichts zu schaffen haben wollen. Und das muss Al-Qaida erstmal weg erklären, dieses Problem. Das können sie nicht. Die Antworten sind nicht schlüssig, die sie darauf geben, und das wird dafür sorgen, dass ihnen noch mehr Rekruten wegbleiben, weil die Antwort, die sie anbieten oder die Ideologie, die sie anbieten, einfach nicht mehr so attraktiv ist. Allerdings könnte Al-Qaida von den bürgerkriegsähnlichen Situationen in einigen arabischen Ländern profitieren. Stefan Rosini vom Institut für Nahoststudien. In einer zweiten Welle kann ich mir vorstellen, dass sie durchaus noch mal mehr zu sagen haben werden oder auch wieder Anhänger finden werden, nämlich vor allen Dingen in den Ländern, in denen diese Umstürze nicht vonstatten gingen oder eben durch Repression ins Stocken gerieten. Das heißt Jemen, Syrien, in Libyen gibt es Anzeichen, dass einzelne Dschihadisten zurückkamen und sich dort beteiligten an den Umstürzen. Also das heißt, je gewaltsamer diese Umstürze werden, umso größer ist auch die Gefahr, dass diese Dschihadisten wieder eine Rolle spielen werden. Vor allen Dingen, wenn es eben in ethnisch fragmentierten Gesellschaften wie Syrien, Jemen, möglicherweise auch Libyen nach einem Sturz Gaddafis zu bürgerkriegsähnlichen Kämpfen kommt, zwischen den Ethnien, zwischen den Konfessionen. Al-Qaida hat sich Ende des vergangenen Jahrhunderts das Ziel gesetzt, die USA aus der islamischen Welt zu vertreiben. Der Anschlag vom 11. September 2001 sollte hierfür der erste Schritt sein. Doch das Gegenteil ist eingetreten. Amerikanische Truppen stehen in Afghanistan und im Irak, und Al-Qaida ist schwächer denn je.